Zwei Männer von denen, die Allah fürchteten und denen Allah Gunst erwiesen hatte, sagten: Tretet gegen sie durch das Tor ein. Wenn ihr dadurch eintretet, dann werdet ihr Sieger sein. Und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid.